Ja. Ja, ja. Ja, wie schätzt du das denn ein, wenn wir jetzt uns überlegen würden, einmal im Monat einen Sonntagsspaziergang hier zu machen, um rund um das Gelände zu gehen, um sich auszutauschen, zu demonstrieren natürlich auch und für die Öffentlichkeit so ein Zeichen zu setzen, um Kontinuität zu zeigen. Ich meine, das ist jetzt die Frage auch, gibt es genug Leute, die das tun? Und jetzt sind die Sommerferien, muss man gucken, vielleicht, ob es ab September vielleicht geht oder so, ne? Ja, also Stichwort Information ist natürlich ganz, ganz wichtig, vor allem hier in Üntrop-Dorf. Die Menschen scheinen hier noch sich nicht bewusst zu sein, was auf sie zukommt. Deswegen ist die Idee, hier eine regelmäßige Veranstaltung daraus zu machen, meines Erachtens wichtig und gegeben. Wir müssen uns überhaupt überlegen, wie wir an die Menschen herankommen. Ich glaube, die Ausmaße, 108.000 Schweine wöchentlich, das unglaublich erhöhte LKW-Aufkommen, über 100 LKWs täglich reisen an mit diesen Schweinen. Und neben LKW sind 160 Schweine durchschnittlich, bis 200, maximal 200. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, dass hier in dieser Nachbarschaft so ein Aufkommen dann geschieht. Die Menschen wissen nicht, dass es ein unglaublicher Wasserverbrauch ist, Millionen von Liter jährlich, vergleichbar mit der neuen Tesla-Fabrik in Grünheide. Also wir haben einen enormen Wasserverbrauch. In Grünheide sind die Menschen auf die Straße gegangen, wegen dem Wasserverbrauch gerade. Ja. Hier geht scheinbar wegen Wasserverbrauch keiner auf die Straßen. Anscheinend haben wir genug Wasser hier in Hamm. Da würde ich mich aber wundern, wenn man sich die Klimakrise mal anschaut und was da auf uns zukommt. Richtige Hitzesommer und Wassermangel. Also es wird in den nächsten Jahrzehnten auf uns zukommen. Und da, also allein diese Fakten sollten den Menschen hier in der Region zu denken geben, meines Erachtens. Und das Abwasser ist ja auch so ein Problem, ne? Also Greenpeace hat ja so eine Studie veröffentlicht, Schlachtabwasser ist mit Hormonen besetzt und kann nicht ganz rausgefiltert werden und würde dann ja in die Lippe offensichtlich eingeleitet werden. Ne? Ja. Und das hat sogar, also am Donnerstag gab es einen Termin, da war der geschäftsführende Vorstand von Westfleisch bei der Bezirksvertretung in Üntrop da und sie, sogar Westfleisch selber, kann nicht ausschließen, dass die Lippe mit Antibiotika zugespült wird. Also die Kläranlagen, auch die modernsten Kläranlagen, hier soll mit die Kläranlage ausgebaut, umgebaut werden. Klärstufe 4 soll erreicht werden, also mit Klärstufe 4 soll geklärt werden, aber auch die Klärstufe 4 sorgt nicht dafür, dass Antibiotika rausgefiltert werden. Das heißt, wir haben die Lippe, flussabwärts wird die Lippe renaturiert, es soll ein Lippestrand gemacht werden in der Stadtmitte und gleichzeitig werden haufenweise Antibiotika in die Lippe gespült. Ja, ich freue mich darauf, dass die Kinder da schön in der Lippe dann mit den Füßen ins Wasser gehen. Nein, also eher im Gegenteil. Das ist eine Gefahr für unsere Gesundheit, eine Gefahr für die Region, für die Stadt Hamm und eine nachhaltige Gefahr und die Investition ist alles andere als nachhaltig. Das sind die Fakten. Was ist das denn jetzt hier für eine Gruppe, die das angemeldet hat, also die ja nicht aus Hamm kommen? Weißt du, was, aus welcher Stadt die kommen? Ja, also die kommen hier aus der Region, Kreis Recklinghausen, Münster, Recklinghausen? Also genau, Erkenschwick, da ist ja auch Westfleisch, in Münster ist der Sitz. Also ich glaube, das ist eine sehr dezentrale Gruppe, die in der Region sich verteilt. Eine lose Vereinigung, das ist kein Verein, das ist eine lose Bewegung, die sich vernetzt hat. Auf Facebook gibt es über 1000 Likes. Die Gruppe. Bitte? Die Gruppe, ne? Genau. Also das ist Mario, er ist quasi der, ja, einer der, ich sag mal, Sprecher von Stopp Westfleisch. Und ja, die nehmen regelmäßig an so Aktionen teil, hier in der Region und dort, wo Westfleisch ist. Und die haben da, glaube ich, ziemlich gute Erfahrungen auch mit. Also die sind sehr gut vernetzt und ja, wie man sieht, auch vorbereitet an den Bannern. Genau. Und gibt es da auch so Kontaktadressen? Haben die eine Homepage oder ist das alles diese Berliner Homepage? Nein, also in Berlin, das ist nochmal was anderes. Das ist Tierfabriken Widerstand. Deren Sitz ist in Berlin. Die koordinieren quasi Aktionen, also Bürgeraktionen gegen solche Erweiterungen, Neubauten, Umbauten und genau, da kommt nochmal so ein schöner Schweinetransport. Also man sieht auch, wenn man so in diese Wagen schaut, dass die Tiere da unglaublich eng aneinander gereiht sind. Die haben gar keinen Platz da, werden geschüttelt und gerüttelt. Man sieht, dass die nach frischer Luft suchen. Und von Tierwohl ist hier eigentlich kaum die Rede sein. Westfleisch sagt bis zu 200 Schweine pro Transport. Das ist natürlich sehr viel, ne? Also für so einen LKW. Und man sieht auch, wenn man genau hinschaut, dass die Tiere wirklich in einem nicht sehr guten Zustand sind. Ja.